Dialog 4. Heute Abend gehen wir ins Sausalito. Gehst du mit, Luzi? Morgen geht es. Bitte morgen. In Ordnung. Wir gehen morgen.